Herzlich willkommen zurück zum Podcast der Themenreihe Stadt und Rassismus. Heute mit Katharina, Helen und mir, Max. In den letzten Folgen ging es um die Entstehungsgeschichte von Großwohnsiedlungen und insbesondere um das Kennedy-Viertel. Zuletzt ging es dann um Probleme in der Wohnungsvergabe, woran wir heute anknüpfen möchten. Dieser Podcast beschäftigt sich mit rassistisch motivierten Stigmatisierungen von Großwohnsiedlungen in medialen Berichterstattungen. Das hört sich zum Anfang komplex an, wird sich aber hoffentlich im Laufe des Podcasts klären. Ziel ist es, für Kraft von Sprache und Medien zu senden. Wichtig ist zu erwähnen, wir drei haben nie Rassismus erfahren, deshalb sind die Inhalte unseres Podcasts alle literaturbasiert. Im Laufe des Semesters haben wir uns intensiv mit dem Kennedy-Viertel als unser Untersuchungsgebiet auseinandergesetzt. Dabei geht es auch um Dialoge mit AnwohnerInnen. Auffällig ist, erzählen wir Außenstehenden vom Untersuchungsgebiet, dem Kennedy-Viertel, fallen Begriffe wie Assi, Kriminalitätshochburg, trostlos, Problemviertel, Sorgenkind, gefährlich, hoher Ausländeranteil oder Drogenhandel. Helen, weißt du vielleicht, wieso das so ist? Ja, Max, du hast uns ja exemplarisch einige negative Aussagen vorgestellt, die mit dem Kennedy-Viertel in Verbindung gebracht werden. Und dabei ist es ja auffällig, dass bestimmte Wohnformen, in unserem Fall die Großwohnsiedlungen im Kennedy-Viertel, mit bestimmten Merkmalen verknüpft werden. Die Großwohnsiedlungen gelten als sozialer Brennpunkt und typisches Ausländerviertel. Und das beschreibt den Prozess der Stigmatisierung. Nicht alle HörerInnen kennen den Begriff. Könntest du den vielleicht genauer erklären? Ja, das versuche ich euch jetzt mal genauer zu erklären. Die Stigmatisierung beschreibt einen Prozess, in dessen Verlauf Großwohnsiedlungen mit negativen Bewertungen belegt und primär über dieses negativ behaftete Merkmal wahrgenommen werden. Das heißt, Annahmen werden verallgemeinert und generalisiert. Alle Großwohnsiedlungen, unser Kennedy-Viertel eingeschlossen, gelten als sozialer Brennpunkt. Ein Beispiel dafür ist ein Artikel aus der NWZ vom 28.06.1996. Viel Beton und Asphalt. Insbesondere für Kinder hat das Wohnquartier im Stadtwesten kaum Abwechslung zu bieten. Die hohen Wohnblocks sind charakteristisch für das Kennedy-Viertel in Bloerfelde. Das Kennedy-Viertel ist aber eigentlich gar nicht nur eine Großwohnsiedlung, aber es wird trotzdem so wahrgenommen. Da stehen nämlich eigentlich auch Reihenhäuser und Einfamilienhäuser, also es ist deutlich facettenreicher. Das Kennedy-Viertel zeigt mehr Facetten, wie auch Meinungen aus dem Viertel zeigen. AnwohnerInnen schätzen die bunte und vielfältige Nachbarschaft, dass das Kennedy-Viertel grün ist, die frische Luft, die perfekte Lage, das Einkaufen auf dem Marktplatz bei Sonnenschein, die beste Kita oder den besten Döner vom besten Imbiss, der Fußballplatz an der Kennedy-Straße, und AnwohnerInnen schätzen, dass sie hier alles haben, was sie brauchen. Max hat uns ja jetzt positive Stimmen aus dem Viertel vorgelesen und dabei ist auffällig, dass die Wahrnehmung der im Quartier lebenden Menschen im Hinblick auf die eigene Umgebung, also das Kennedy-Viertel, deutlich positiver ausfällt. Das heißt, dass die Aussagen aus dem Viertel sich nicht mit den Stimmen über das Kennedy-Viertel decken. Und warum ist das so? Dafür müssten wir einen kleinen Exkurs zum Image machen. Und zwar, das Image ist ein Bild, ein Ruf, ein Eindruck, den sich ein oder mehrere Menschen von etwas machen. Und dabei müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten, dass Images nicht immer die Realität wahrheitsgetreu abbilden. Wieso haben wir dann so unterschiedliche Eindrücke vom Viertel? Das liegt daran, dass wir das Image auch noch in ein Innen- und Außen-Image unterteilen können oder in eine Innen- und Außensicht. Und das Innen-Image ist die Wahrnehmung der im Quartier lebenden Menschen. Und das Außenimage ist die Wahrnehmung von BetrachterInnen, die nicht in unmittelbarer Nähe zum Bezugsobjekt leben. Also wir haben ja jetzt festgestellt, dass die räumliche Nähe zum Bezugsobjekt, dem Kennedy-Viertel, ein wichtiger Faktor ist, der das Image beeinflusst. Und dazu gibt es ein eindrucksvolles Zitat aus dem Buch Binnen- und Außenimage von Johann Georgstadt aus soziologischer Perspektive. Und die haben geschrieben, das zitiere ich jetzt, je weiter eine Person von dem wahrzunehmenden Gegenstand entfernt ist, desto mehr nimmt ihre Fähigkeit ab, Details zu registrieren. Das heißt, die Menschen, die von außen auf das Kennedy-Viertel blicken, also eine Außenansicht haben, die leben nicht dort und kennen dementsprechend auch nicht den Alltag der BewohnerInnen, die dort leben. Und worauf beruht dann das Außenimage? Das Außenimage beruht hauptsächlich auf Hören und Sagen und den Medien. Das heißt, dass die Berichterstattung in den Medien eine enorm wichtige Rolle bei der Außenwahrnehmung, also des Außenimages des Kennedy-Viertels, spielt. Wenn dann in den Medien Begriffe wie Sorgenkind, Problemviertel fallen, unterstützt das die negative Außenansicht und trägt zu einem schlechten Ruf bei. Und unser Fokus liegt ja heute auf der medialen Berichterstattung der Großwohnsiedlung. Und dementsprechend müssen wir uns auch unbedingt mit der Sprache beschäftigen, denn Sprache ist machtvoll und kann die Wirklichkeit verändern. Was uns ja auch die Stimmen über das Kennedy-Viertel bestätigen. Die BewohnerInnen, die im Kennedy-Viertel leben, nehmen ihre Umgebung deutlich besser wahr, als dessen Ruf das suggeriert. Und dazu hat Alice Hastas in ihrem Buch Exit Racism nochmal ausdrucksvoll formuliert: Hinter Wörtern steckt mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Mit Sprache werden Meinungen gebildet. So auch in unserem Kennedy-Viertel. Und du, Max, als unser Experte für Sprache heute, kannst es vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Medien funktionieren nur durch Sprache, doch auch Sprache selbst ist ein Medium. Sprache wirkt häufig eindeutig, ist aber mehrdeutig und besteht aus unterschiedlichen Ebenen. Dadurch kann Sprache auch unterschwellig Dinge suggerieren und Meinungen beeinflussen oder bilden. Mediale Formate wie Zeitungen oder Podcasts haben ja das Ziel, möglichst viele HörerInnen zu gewinnen. Und das funktioniert eben am besten, wenn polarisiert wird. Und das wird durch die Sprache gemacht, indem Klischees bedient werden, um dadurch eben mehr LeserInnen zu gewinnen und mehr Auflagen zu verkaufen. Dabei kann Sprache durch bewusst gewählte Stilmittel beeinflussen, aber auch die Wortwahl selbst kann schon beeinflussend wirken. Bei Wörtern unterscheiden wir in einer Denotation und Konnotation. Die Denotation ist die eigentliche Bedeutung eines Wortes. Die Konnotation ist die Wertbehaftung, die mit einem Wort mitschwingt. Bei so Begriffen wie Frau im Kontrast zu dem Begriff Weib ist die Denotation die gleiche, indem eine weibliche Person gemeint ist, aber die Konnotation ist eine andere. Andere Begriffe haben dabei eine weniger eindeutige negative Konnotation, wie zum Beispiel das Wort Flüchtling. Auch bewusst gewählte Stilmittel können genutzt werden, um zu beeinflussen, wie beispielsweise der Begriff Friedenspanzer, ein Oxymoron. In diesem Begriff wird suggeriert, dass ein Panzer Frieden in ein Gebiet bringen kann, was im Prinzip sich selbst widerspricht. Sichtbar wird diese Wortwahl auch in der Berichterstattung über Großwohnsiedlungen und insbesondere auch in Berichterstattung über das Kennedy-Viertel. Unser Fokus ist ja, wie schon erwähnt, die Großwohnsiedlung in den Medien. Und da haben wir einige Zitate aus diesen Medien rausgesucht. Das erste ist ein Artikel aus der NWZ vom 14.03.1996. Die Zahl der Problemfamilien ist durch Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, der Ballung von Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten, alleinerziehenden Frauen und entwurzelten, orientierungslosen Jugendlichen so groß geworden, dass es nicht mehr möglich sei, die Probleme durch Einzelfallhilfe und ehrenamtliches Engagement zu lösen. Das ist eine typische Berichterstattung über das Kennedy-Viertel aus der Vergangenheit. Und Menschen werden dabei verleitet zu glauben, dass mediale Artikel objektiv sind, sind sie aber generell nicht. Denn die Sprachwahl beeinflusst die Meinung und das Denken. Schauen wir uns alleine die Nomen im ersten Satz dieses Artikels an. Dann haben wir die Begriffe Problemfamilien, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Ballung und Spätaussiedler. Dadurch wird die Assoziation geweckt, Arbeitslosigkeit und Co. stehen in einem direkten Zusammenhang zum Migrationsanteil im Kennedy-Viertel, was wir ganz klar als Rassismus bezeichnen können. Dann haben wir einen Artikel aus der Diabolo, das ist eine Zeitung aus Oldenburg und der stammt aus dem Jahr 1997. Das Kennedy-Viertel, ein Pulverfass, das zu explodieren droht. Das ist ja schon eine sehr drastische Wortwahl und durch dieses Drastische polarisiert das eben gut. Ja, aber nicht nur das Kennedy-Viertel leidet unter solchen Vorurteilen, auch andere Großwohnsiedlungen in anderen Städten hat solche Probleme wie im folgenden Artikel der Wollepark aus Delmhorst. Der Artikel kommt auch aus der NWZ vom 19.11.2019 mit dem Titel Neuanfang im Wollepark. Und es geht um einen Besuch des Ministerpräsidenten Stefan Weil im Wollepark. Und er hat bei einem Rundgang mit Bewohnern über Wünsche und Probleme gesprochen. Sie, Erika Bernau, um die geht es, das ist die Quartiersmanagerin vom Wollepark, selbst hat noch ein viertes großes Thema. Ich finde, dass Bildung total wichtig ist. Unter den 2000 Bewohnern gibt es 47 Nationalitäten und wir sollen hier erfolgreich Integration machen, sagt sie zu der Mammutaufgabe. In fast jedem Artikel finden sich Verweise auf Aspekte der Nationalität, Migrationsanteile etc., unabhängig vom Inhalt des Artikels. Bei anderen Stadtteilen, die nicht als Großwohnsiedlung angesehen werden, ist das nicht unbedingt der Fall. Es gibt zwar viele Artikel über dieses Thema, aber wir haben uns nur einige rausgesucht, um das Problem aufzuzeigen. Deswegen noch ein Artikel, auch aus der NWZ vom 5.11.2018 mit dem Titel Garten im Dornröschenschlaf rückt in den Mittelpunkt. Da geht es um die Sanierung der Großwohnsiedlung mit dessen versteckten Juwelen. Und es geht eben um Ziele und Entwicklung des Geländes, insbesondere um den versteckten Baumbestand sowie allgemein die Natur. Heute wird der 7,7 Hektar große, einstmals von der Unternehmerfamilie Lahusen als privater Landschaftsgarten angelegte Park wegen seiner isolierten Lage und der versteckten Zugänge als Aufenthaltsort kaum wahrgenommen und eher als No-Go-Area, als Angstraum betrachtet, stellt die Stadtgrün-Fachdienstleiterin Katrin Stöver und ihre Stellvertreterin Elke Thieves-Meyerholz fest. In exponierter Lage des Parks treffen sich häufig Nutzergruppen mit zeitweilig schwierigen Verhaltensmustern, heißt es denn auch in der Mitteilungsvorlage für den Ausschuss. Im weiteren Text wird auch davon gesprochen, dass dieser Raum von vielen gemieden wird. Worte wie Angstraum, No-Go-Area, schwierige Verhaltensmuster werden erwähnt, aber die sind eigentlich gar nicht das Thema, denn Die Natur und Begrünung ist ja das generelle Thema, was plötzlich in den Hintergrund rückt und das Soziale wird thematisiert. Springen wir einmal nach Berlin. Das ist eine andere Stadt, ein größerer Maßstab, aber das gleiche Problem. Ein Artikel vom 13.12.2010 aus der Bild-Zeitung mit dem Titel Schüler 17 erstochen, Täter erst 14. Dabei geht es um eine Messerstecherei zwischen zwei Jugendbanden in Berlin und diese Messerstecherei ist eigentlich am Bahnhof passiert. Die Großwohnsiedlung wird aber trotzdem erwähnt, was fast schon zusammenhangslos erscheint. Meistens stehen die MVler hier rum, trinken was und kiffen. Und wenn dann die anderen kommen, gibt es regelmäßig Ärger. Die MVler, das sind die Bewohner des Märkischen Viertels, eine Großwohnsiedlung in Berlin. Lesen wir den Artikel der Bild weiter, dann fallen im ersten Satz folgende Nomen. Messerstecherei, Jugendbanden, Norden, Hauptstadt, Krieg, Jugendgang, Berlin, Abend, Leben, Bruder, Gedanken und Rache. Auch hier wieder zahlreiche Nomen mit negativer Konnotation. Zusätzlich ist auffällig, das erste Nomen Messerstecherei und das letzte Nomen Rache, beides Begriffe mit stark drastischer und negativer Konnotation, umrahmen den Satz, wodurch der die LeserInnen bereits am Anfang des Lesens in eine Richtung gelenkt wird und er sie den Satz mit der gleichen Meinung beendet. Und das Ganze findet sich dann wieder in einem direkten Bezug zu einer Großwohnsiedlung. Wenn man die Artikel von der NWZ und der Bild einmal vergleicht, ist uns ein Unterschied aufgefallen. Die NWZ arbeitet die Artikel deutlich mehr auf und die Bild benutzt auffällige Wörter, um mehr zu polarisieren. Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Berichte von früher viel mehr über die Bewohner der Großwohnsiedlung gehen und heute die Berichte über die Sicht von außen auf diese Siedlungen oder den Ruf gehen. Außerdem ist uns aufgefallen, dass Rassismus in jedem Artikel unterschwellig mitschwingt. Denn auch wenn die NWZ neutraler berichtet als die Bild, spielen der vermeintliche Zusammenhang von Großwohnsiedlungen, Migration und Kriminalität in allen Berichterstattungen eine Rolle. Wenn dann in diesen Berichterstattungen negativ über die Großwohnsiedlung berichtet wird, hat das natürlich auch Folgen für die BewohnerInnen, die dort leben und für das gesamte Quartier. Unserem Kennedy-Viertel zum Beispiel wird so einem schlechten Ruf zugeschrieben. Dabei spiegelt dieser Ruf die Außenwahrnehmung der Außenstehenden wider. Und welchen Effekt hat so ein schlechter Ruf? Ja, erstmal vorweg ist es fast unmöglich, einen schlechten Ruf zu revidieren. Der wird meistens generationsgreifend übermittelt. Die Artikel, die euch Katharina vorgelesen hat, stammen teilweise aus den 80er, 90er Jahren. Und trotz zahlreicher Verbesserungen, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein, hat sich der Ruf des Kennedy-Viertels nicht wesentlich verbessert. Und so ein negativer Ruf hat natürlich Folgen für die BewohnerInnen und das Quartier. Denn diese negativen Zuschreibungen werden auf die BewohnerInnen übertragen und die Großwohnsiedlungen werden so zu einer schlechten Adresse. Die Angabe des Wohnungsortes führt zum Beispiel zu Absagen bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche. Die BewohnerInnen, die im Quartier leben, also in unserem Fall dem Kennedy-Viertel, müssen ständig gegen Vorurteile und Diskriminierung ankämpfen. Es kommt zudem zu einem Wegzug der Besserverdienenden, wodurch wir eine Vereinseitigung der Bewohnerstruktur haben. Zudem kommt es zu einem Verlust von sozialer Mischung und die Anonymität in der Nachbarschaft nimmt zu. Alles, was Helen erwähnt hat, muss aber nicht so hingenommen werden. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, um das Image ins Positive zu verändern. Folgende Infos haben wir einer Infobroschüre für Raumentwicklung entnommen mit dem Titel Neighborhood Branding, ein Ansatz zur Verbesserung des Image von Großwohnsiedlungen, verfasst von Ralf Zimmer-Hegmann und Jan Fassel. Es gibt ein Bundesländerprogramm Soziale Stadt, das ist ein Leitfaden und das Ziel des Leitfadens ist eben diese Imageverbesserung. Dafür müssen alle Ressourcen gebündelt werden, das heißt, alle Akteure müssen zusammenarbeiten. Das ist allgemein ein langwieriger Prozess. Besonders wichtig ist dabei das Zusammenspiel zwischen Öffentlichkeitsarbeit und realen Veränderungen vor Ort. Und was passiert, wenn die Akteure nicht zusammenarbeiten? Ja, wird eins vernachlässigt, hat das andere eben nicht mehr so viel Gewicht. Die Veränderungen wie Bauformen müssen beispielsweise verändert werden. Dies muss aber auch publik gemacht werden und in der Öffentlichkeit thematisiert, damit Probleme offenbart werden und Vorurteile beseitigt werden. Wird beispielsweise nur die Bauform verändert, ändert sich nicht die Sicht von außen. Das ist aber nur eine von vier entwickelten Methoden. Es gibt noch drei weitere. Einmal das Quartiersmanagement, das ist auch sehr wichtig, damit Probleme genannt werden können. Sie bieten also quasi eine Anlaufstelle für Anwohner. Dann das Belegungsmanagement, die sorgen dafür, dass die Chemie in der Nachbarschaft stimmt, also dass die Bewohner auch wirklich zueinander passen. Dann gibt es die Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit. Sie veröffentlichen Projektergebnisse, präsentieren diese, aber veranstalten beispielsweise auch Nachbarschaftsfeste. Und es gibt noch viele weitere Akteure, die beispielsweise Schulen involvieren. Können wir die Maßnahmen auch auf das Kennedy-Viertel anwenden? Ja, seit 1999 ist das Kennedy-Viertel schon Teil des Programms Soziale Stadt. Es wurden auch schon 32 Maßnahmen umgesetzt, wie Sanierung, Spielplatzneugestaltung, Außenbeleuchtung, Müllplatzgestaltung und auch Schaffung neuer Treffpunkte. Und während der Laufzeit des Projektes, unseres Projektes im Kennedy-Viertel, haben wir schon viel positives Feedback über das Sanierungsgebiet erhalten. Und viele Bewohner sind sehr zufrieden mit den Veränderungen im Gebiet. Aber der gesamte Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen ist, was können wir denn dann noch tun? Es erfordert auf jeden Fall noch eine aktive Mithilfe. Das Image muss sich noch wandeln. Wie wir mitbekommen haben und auch schon erzählt haben, wird das Kennedy-Viertel noch nicht so positiv wahrgenommen. Dafür muss aber Gemeinschaftsarbeit geleistet werden. Das geht aber nicht nur von den BewohnerInnen oder Freiwilligen. Es kann nicht von denen nur geleistet werden, sondern von jedem. Außerdem braucht das Kennedy-Viertel nicht unbedingt so ein großes Projekt wie Soziale Stadt, sondern es geht auch im kleinen alltäglichen Rahmen. Katharina hat ja jetzt schon betont, wie wichtig es ist, das Image zu verbessern, denn Großwohnsiedlungen sind extrem zukunftsfähig. Man wohnt im Grün und kompakt und gerade im Hinblick auf Herausforderungen wie den Klimawandel und die Wohnungsknappheit bieten Großwohnsiedlungen eine enorme Chance. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem Fazit von unserem Podcast. Wir wollten die Frage beantworten, wie rassistisch motivierte Stigmatisierung von Großwohnsiedlungen in den Medien die Wahrnehmung dieser beeinflusst. Und ja, wir können festhalten, in den Medien werden Informationen reduziert, selektiert und teilweise manipulierend dargestellt. Medien berichten, um Klischees zu bedienen. Wir müssen uns alle bewusst machen, dass negative Assoziationen länger im Kopf bleiben. Also wer rassistische Medien konsumiert und anschließend im Kennedy-Viertel Negatives erfährt, der verknüpft die negativen Erfahrungen mit dem, was in den Medien verbreitet wird. Daraus folgt der Schluss: Die negativen Erfahrungen stehen mit den BewohnerInnen in Verbindung. Dadurch verstärkt sich die Stigmatisierung immer weiter. Damit wir dagegen angehen können, ist es enorm wichtig, die eigenen Denkmuster kritisch zu hinterfragen und mit Selbstreflexion zu beginnen. Und wir haben uns jetzt mal zwei Fragen überlegt, die könnt ihr euch vielleicht teilweise mal stellen. Woher kommt meine eigene Wahrnehmung? Welche Medien konsumiere ich? Und zudem würden wir euch sehr ans Herz legen, einen Spaziergang durchs Kennedy-Viertel zu machen und es und seine BewohnerInnen und die Großwohnsiedlung mit neuen Augen kennenzulernen. Denn hier gibt es den besten Döner und alles, was man braucht. Das war's auch schon mit unserem Teil. Wir hoffen, ihr konntet heute was mitnehmen und ihr habt noch viel Spaß beim Hören von den anderen Teilen. Und ja, dann würden wir uns auch schon verabschieden. Tschüss! Tschüss! Tschüss!